And once again, we are live. Und wir sind wieder mal live. Al vivo. Good morning, good morning, good morning, people. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Leute. We are going to wait a minute and then off we go. Wir werden noch eine Minute warten und dann werden wir loslegen. Okay. Can you hear us well, people? Könnt ihr uns gut hören, Leute? Is the sound good? Ist der Ton gut? If the sound is good. Sagt uns, ob der Ton gut ist. Just give us a little sign, say, sound good. Und gebt uns einfach ein kleines Zeichen, ob der Ton gut ist. And we will go. Und dann werden wir loslegen. Bom dia, meus queridos. Bom Guten dia. Guten Tag, liebe Freunde. Muita gente da entrando. Viele Leute kommen da rein. Ah, Bianca ist auch hier. Hallo. Sim, audio da okay. Ah, das Audio ist okay, sagen Sie in den Kommentaren. So much better than you can imagine. Gott ist so viel besser, als du dir das vorstellen kannst. Oh, if we could only understand the goodness of God. Wenn wir doch nur die Güte Gottes verstehen könnten. And if we could only learn to trust him. Und wenn wir nur lernen könnten, ihm zu vertrauen. Then everything would change. Dann würde sich alles verändern. Ori por mim libertação. Jemand sagt, bete für meine Befreiung. Wie viel Zeit folgst du mir schon auf Instagram? It makes no Christians to pray for somebody for deliverance. It makes no sense to pray for deliverance for a Christian. Weil es macht keinen Sinn für einen Christen um Befreiung zu beten. It makes no sense to ask God to heal a Christian. Und es macht keinen Sinn, wenn man Gott bittet, einen Christen zu heilen. It makes no sense to ask God to bless a Christian. Und es macht auch keinen Sinn, Gott zu fragen, einen Christen zu segnen. Just follow me, listen to my messages on YouTube. Also folge mir einfach auf Instagram, YouTube und höre die Botschaften an. Und dann wirst du das lernen. That the problem is never what God needs to do. Dass das Problem nie ist, was Gott noch tun soll. The problem is that we need to learn to live by what Jesus did on the cross. Aber das Problem ist, dass wir wirklich lernen müssen, bei dem vollbrachten Werk am Kreuz zu leben. And this wonderful news I will declare until I have no more breath. Und diese wunderbare Botschaft werde ich deklarieren, bis ich keinen Atem mehr habe. There is something that really, really kind of hurts me. Und da gibt es etwas, was mich wie verletzt. And it's this. Und ist folgendes. That if you go to any pastor today, dass wenn man heutzutage zu irgendeinem Pastor geht, you have a problem, pray for me. Und man sagt ihm, dass man ein Problem habe, dass er für einen beten solle, little prayer for you. Dann wird er ein kleines Gebet sprechen. And then you go home and you feel a little happier. Und dann geht man nach Hause und fühlt sich ein bisschen besser. But your life has not changed. Aber das Leben hat sich nicht verändert. I cannot do this. Ich kann das nicht mehr tun oder nicht tun. Und wisst ihr, viele Male I thought to myself, habe ich für mich selber gedacht, it would be so much easier just to pray this little prayer for the people. Es wäre so viel einfacher, einfach dieses kleine Gebet für die Leute zu sprechen. Aber das kann ich nicht tun. Because I care for people and because I love people, I can't do that. Weil ich mich um Leute kümmere und sie liebe, kann ich das nicht tun. Because I know it's a lie. Weil ich weiß, dass es eine Lüge ist. Think how many people have prayed for you and nothing has changed. Denk mal darüber nach, wie viele Leute schon für dich gebetet haben und es hat sich nichts verändert. Somebody else, you ask somebody else to pray for you to fix your problems. Und jedes Mal, wenn du noch einmal jemand fragst, um zu beten, dass deine Probleme sich lösen, and it doesn't happen. Und dann passiert das nicht. Your heart gets even more disappointed. Dann wird dein Herz noch enttäuschter. The more your heart gets disappointed, the harder it will become to trust Jesus. Und umso mehr dein Herz enttäuscht ist, umso schwieriger wird es für dein Herz, Jesus zu vertrauen. So I will teach the people the truth. Und deshalb werde ich den Leuten die Wahrheit lehren. And the more you learn to believe the truth, und je mehr du lernst, diese Wahrheit zu glauben, acreditar na verdade, the more you will experience the truth. Umso mehr wirst du die Wahrheit erleben. You will have what your heart believes. Weil du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. So I will fight religion. Und ich werde die Religion bekämpfen. I will destroy this lie that one more prayer and finally God will do something. Und ich werde diese Lüge zerstören, dass es nur noch ein Gebet braucht und dann wird Gott etwas tun. To bring people into the freedom of the finished work of the cross. Und ich werde alles tun, um die Leute in diese Freiheit vom vollbrachten Werk am Kreuz zu bringen. All right, let's go. We have 500 people. Okay, wir werden loslegen. Wir haben jetzt 500 Leute. Holy Spirit, we are so thankful that you are here in this life. Heiliger Geist, wir sind so dankbar, dass du hier in diesem Live bist. Der Herr ist hier in dieser Live. You are our closest friend. Du bist unser engster Freund. You are the one that will always give us a revelation of what heaven has for us. Du bist der, der uns immer diese Offenbarung gibt, von was der Himmel für uns bereithält. We love you so much, Holy Spirit. Wir lieben dich so sehr, Heiliger Geist. And we desire you to flow freely this morning. Und wir wünschen, dass du diesen Morgen frei fließen kannst. So that the people of God can be transformed. So dass die Leute Gottes verändert werden können. So we surrender to you. Und wir geben uns dir hin. Do whatever you want, Holy Spirit. Tu, was auch immer du möchtest, Heiliger Geist. We will follow. Wir werden dir folgen. Listen, people. Hör zu, Leute. I was thinking this morning, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, my 7:30 devotionals, wie wir diese Andachten weiterführen sollen. We will continue 7:30 now. Und wir werden jetzt immer sie um 7:30 machen zu brasilianischer Zeit, aber europäische Zeit 12:30 mittags. But today I was thinking about this. Aber als ich heute darüber nachgedacht habe, I was overwhelmed. Da war ich so voller Emotionen. I was deeply touched. Ich war so tief berührt. By what God is doing. Von dem, was Gott am Tun ist. Every one of these lives, jedes einzelne dieses Lives, usually after 2 days, more than 5,000 people have watched it. Hat nach 2 Tagen mehr als 5,000 Zuschauer gehabt. 5,000. 5,000 Personen assistieren. So thousands of people are deeply impacted by what God is doing here. Also tausende von Leuten sind tief berührt von was Gott hier am Tun ist. And I said to the Lord. Und ich habe dem Herrn gesagt. I said, Lord, I thank you that you allow me to serve you like this. Herr, ich danke dir, dass du mir erlaubst, dir auf diese Weise zu dienen. We are in the process of changing so many things that we are doing. Wir sind in diesem Prozess, viele Dinge zu verändern, wie wir es tun. I want to do everything I can so that the people of God can be blessed. Und ich möchte alles tun, damit das Volk Gottes gesegnet sein kann. That's one of my deepest heart's desire. Und das ist einer meiner tiefsten Herzenswünsche. So yesterday, und gestern, about Jesus the good shepherd. Haben wir darüber geredet, wie Jesus der gute Hirte ist. We said that Jesus came to give us this extraordinary life. Wir haben darüber geredet, wie Jesus uns dieses wundervolle, erfüllte Leben geben give möchte. Us a life of the same quality that Jesus had. Und möchte uns dieses Leben geben, der gleichen Qualität wie Jesus hat. Jesus that's what Zoe means. Und das ist, was das Wort Zoe bedeutet. Gave it to us. Und hat es uns gegeben. So much that it overflows. So sehr, dass es überläuft. Today I got a message on Signal. Und heute habe ich eine Nachricht auf Signal bekommen. You know Signal? Like kennst du Signal? Weißt du wie WhatsApp, Telegram? Und da gibt es eins, das Signal heißt. Ja, Brasilien ist noch yes. In Brasilien kennt man es nicht so, aber außerhalb von Brasilien ist es sehr am Wachsen. I got a message from a woman in Austria. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau aus Österreich. Oh my God, it touched my heart so deeply. Und das hat mein Herz so berührt, diese Nachricht. Because I know this lady. Weil ich diese Frau kenne. She has a husband who has a very, very serious illness. Sie hat einen Ehemann, der eine ganz, ganz schlimme Krankheit hat oder ernsthafte Krankheit hat. It's something in the brain. Es ist etwas im Gehirn. She explained it to me. I've something I never heard of. Sie hat es mir erklärt und es ist etwas, wo ich nie davon gehört habe. The proteins in the brain, the attacking part of the brain. Es geht Eiweiß im Gehirn, das ein Teil des Gehirns angreift. Ela ataca algumas partes do cérebro. Her man is, I think they must be about in their 50s, I'm guessing. Und ihr Mann und sie sind ungefähr 50 Jahre alt, nehme ich jetzt mal an. 50 anos. Maybe. Vielleicht. Talvez, eu não sei. Basically, because of this sickness, aber wegen dieser Krankheit, essa doença, it's very hard for this man to handle life. Ist es sehr schwierig für diesen Mann mit dem Leben umzugehen. And he's probably watching right now. Und sehr wahrscheinlich ist jetzt gerade am Zuschauen. Because suddenly something is happening. Weil auf einmal ist etwas am Passieren. Listen, I believe for your complete healing. Hör zu, ich glaube an deine komplette Heilung. Kompletter. Jesus and his goodness will manifest itself in your brain. Jesus und seine Güte wird sich in deinem Gehirn manifestieren. Cerebro. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. We thank you right now. Wir danken dir, dass du jetzt gerade and your life transcends any nation, any boundaries. Mit deiner Kraft und mit deinem Leben jegliche Grenzen sprengst und übergehst. Danke, Jesus. Thank you. Obrigado. Danke. We release the power and the anointing of the Holy Spirit right now. Jesus. Und Jesus, wir setzen diese Kraft und die Salbung vom Heiligen Geist jetzt gerade frei. A complete healing. Und wir deklarieren komplette Heilung. See, right now. Und ich sehe auch jetzt gerade. Holy Spirit is actually setting people free from mental illnesses. Dass der Heilige Geist Leute von psychischen Krankheiten freisetzt. I see that the people have been traumatized as children. Und ich sehe, wie Leute, die als Kind traumatisiert wurden. And because of this trauma, you are suffering from very deep emotional and mental illnesses. Und ihr jetzt durch dieses Trauma von ganz ernsthaften emotionalen und psychischen Sachen leidet. Spirit is completely transforming you. Und ich sehe, wie der Heilige Geist dich jetzt gerade total Jesus, verändert. I thank you. Und Jesus, ich danke dir. That you are not a God of the past, the present or the future. Dass du nicht ein Gott der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft bist. The now. Sondern du bist ein Gott vom Jetzt. You are the I am. Du bist der Ich Bin. So, Jesus, I thank you. Und Jesus, ich danke dir. Yesterday is today for you. Dass gestern wie heute für dich ist. And tomorrow is also the day for you. Und gestern ist auch wie heute für dich. Because you are the great eternal. Weil du einfach der große ewige Gott bist. So beautiful Jesus. Und wunderbarer Jesus. I invite you into the yesterday of the people who are watching. Ich lade dich ins Gestern ein von diesen Leuten, die hier zuschauen. Where the traumas took place. Wo diese Traumas vorgefallen sind. I thank you that for you this is now. Und ich danke dir, weil für dich ist das wie jetzt. Even though for them it might be decades ago. Auch wenn es für sie Jahrzehnten zurückliegen but kann. For you it is now. Aber für dich ist es jetzt. So Jesus, I invite you into the trauma of the people. Und Jesus, ich lade dich in dieses Trauma dieser Leute ein. And I thank you that this is where you are right now. Und ich danke dir, dass das der Ort ist, wo du jetzt gerade bist. So I invite you into this, to step into this. Und ich lade dich ein, dass du da reintrittst. And to undo what has been destroyed by these traumas. Und alles löst und freisetzt, was von diesen Traumas gemacht dreams wurde. For visions. Und ich bete für Träume und Visionen, Herr. And for true encounters with Jesus right now. Und für echte, reale Begegnungen mit Jesus gerade jetzt. I command brain damages to be restored and healed. Und ich befehle auch, dass Hirnschäden jetzt gerade wieder hergestellt und geheilt werden. I thank you, Jesus. Und ich danke dir, Jesus. That this is what you're doing right now. Dass das ist, was du jetzt gerade tust. So, Jesus, this was really beautiful. Wow, das war wunderschön. Guys, we have to stop limiting God. Leute, wir müssen aufhören, Gott zu limitieren. He never limits us. Weil limitiert uns nie. Our hearts limit us. Unsere Herzen limitieren uns. Let's begin to pursue a life without limits. Lasst uns einem Leben ohne Grenzen nachjagen. With all of our hearts. Mit unseren ganzen Herzen. So Jesus came to give me this incredible quality of life. Also Jesus kam, um uns dieses Leben voller Qualität zu geben. This life that has the same quality that Jesus lived. Dieses Leben mit dieser gleichen Qualität wie Jesus lebte. Did Jesus stress in difficult situations? Hat Jesus in schwierigen Situationen gestresst? Never. Nein, nie. It's the life he has for you. Das ist das Leben, das für dich hat. Was Jesus frustrated? Und war Jesus manchmal frustriert? Only with the unbelief of his disciples. Nur mit dem Unglauben seiner Jünger. And the religious people. Und den religiösen Leuten. But apart from that, he was not frustrated. Aber außerhalb von den Dingen war er nie frustriert. Not frustrated with the sinners. Er war nicht frustriert mit den Sündern. And he was not frustrated with circumstances. Und er war auch nicht frustriert mit den Umständen. That's the life that Jesus has for us. Und das ist das Leben, das Jesus für dich hat. And he wants us to overflow in this life. Und möchte, dass wir mit diesem Leben überfließen. But I'm going to give you some keys today that the Lord showed me this morning while I was sitting here in my chair. Aber ich möchte auch ein paar Schlüssel geben, die der Herr mir heute Morgen gegeben hat, als ich da in meinem Sessel saß. Look in John 10. Schaut in Johannes Evangelium 10. First thing that Jesus says is this. Das erste, was Jesus sagt, ist folgendes. Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. So, let's look at the context. Also lass uns den Kontext anschauen. Jesus says, I'm the good shepherd. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. And you are the sheep. Und ihr seid die Schafe. But he starts talking about the sheep fold. Aber er spricht hier als erstes über diese Schafhürde. You know, it says he who does. Also es sagt ja da, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht. What is the sheepfold? Also was ist eine Schafhürde? See, if I tell you that, you probably have no idea. Und wahrscheinlich kennt ihr dieses Wort überhaupt nicht. Why? Because you live in a town today, in a house, there's no sheep around you. Wieso? Weil ihr in einem Dorf oder in einem Haus wohnt, wo es keine Schafe rundherum hat. And even if there's sheep near you, it's not like it was 2000 years ago when Jesus was talking. Und auch wenn es da Schafe gibt, ist es nicht so, wie es vor 2000 Jahren war, als Jesus das sagte. So, how was Jesus saying that? Also wie meinte Jesus das? They built these camps like with brick walls. Sie haben diese große Stalle gebaut mit Steinmauern. The brick walls, you know, high walls. Also mit Steinmauern, mit hohen Mauern. So these walls were made, they were built like stone walls. Und diese Mauern waren mit Steine hergestellt. Com tijolos de verdade. Stones, with stones. Mit Steinen. So and then there was a door. Und da hatte es eine Tür. But it was so big. Aber es war so groß. And when this place was so big, many different shepherds could bring in their sheep. Und dieser Ort war so groß, dass verschiedene Hirte ihre Schafe bringen konnten. They came in through the door. Sie kamen durch die Tür rein. There was a doorkeeper. Und da war ein Türsteher. And the doorkeeper would only allow a recognized shepherd to go in there. Und ein Türsteher erlaubte nur einem Hirte, den er kannte, da reinzugehen. And he would go in there with his sheep. Und der Hirte, der ging da rein mit seinen Schafen. Why? Wieso? Weshalb? Because at night it would get cold. Weil in der Nacht wurde es immer sehr kalt. And there they made fires to keep everybody warm. Und dann haben sie ein Feuer gemacht, das alle warm hatten. So every shepherd had his place in this huge space to be with his sheep. Und jeder Hirte hatte da seinen Platz, um mit seinen Schafen zu sein. Every shepherd knew his own sheep. Und jeder Hirte kannte seine Schafe. And the sheep recognized the voice of their shepherd. Und die Schafe erkannten die Stimme ihres Hirten. So these people in this culture understood this very clearly. Und diese Leute von dieser Kultur verstanden dieses Beispiel sehr genau. There were wild animals. Gab es wilde Tiere. And at night you didn't see the wild animals coming. Und in der Nacht, das sah man diese wilde Tiere nicht kommen. So what happened? Und was passierte? At this sheep fold there was protection. In dieser Schafhürde, da gab es Schutz. Protection from the cold. Schutz von der Kälte. From the climate. Und vom Klima. From wild animals. Von den wilden Tieren. From thieves and robbers who tried to steal sheep. Von den Dieben und Räubern, die versuchten, ein Schaf zu stehlen. So they would go in there, but they would not stay in there. Und sie gingen da rein, aber sie blieben da nicht drin. Podiam entrar e ir lá, mas eles não podiam ficar lá. Why? Wieso? Because during the day, when there was no more protection needed from the night, from the thieves, from the climate. Weil den Tag durch, wo sie diesen Schutz von der Kälte, von den Räubern, vom Klima nicht mehr brauchten. The wild animals. Da auch keine wilde Tiere. The shepherd would take the sheep out. Und da brachten die Hirten die Tiere nach draußen. Go in. They would go out. Und das heißt, sie gingen da in diese Schafhürde rein und dann wieder raus. Well, inside for protection and outside to find pasture. Und sie gingen da rein für den Schutz und sie waren draußen, um Gras zu finden, um zu weiden. Wieso? Because they needed to be fed. Weil sie mussten ja weiden, etwas zu essen haben. Yeah. So look what happened. Also schaut, was passierte. Jesus is saying. Jesus sagt hier. I want you to live a life where you are protected. Ich möchte, dass ihr ein Leben leben könnt, wo ihr Schutz where habt. You don't have to protect yourself, but the shepherd is taking care that you're protected. Und wo ihr euch nicht selber schützen müsst, sondern der Hirte, der der sorgt sich um euren Schutz. You have a life? Ich möchte, dass ihr ein Leben habt. Yeah. Where you're sustained and fed and taken care of. Wo ihr versorgt und beschützt und umsorgt werdet. You're provided. Und versorgt werdet. And it is not something that you have to take care of. It's something that I, the shepherd, will take care of. Und es ist nicht etwas, was ihr als Schafe selber machen müsst, sondern ich als Hirte möchte mich darum kümmern. Think. So denkt darüber nach. Jesus is saying. Jesus sagt hier. The abundant life that I have for you. Das Leben im Überfluss, das ich für euch habe. That incredible life of victory. Dieses unglaubliche Leben von Sieg. It's a life of protection. Da ist ein Leben von Schutz. Also a life of provision. Aber auch ein Leben von Versorgung. How many people today neither feel protected nor feel provided? Wie viele Leute heutzutage fühlen sich weder beschützt noch versorgt? How many Christians today don't experience? Wie viele Christen heutzutage erleben dies nicht? Their lives are such a sad testimony of the goodness of Jesus. Ihr Leben sind solch ein trauriges Zeugnis von der Güte von Jesus. Da Bondade de Deus. You know, yesterday I walked into the kitchen. Und wisst ihr, gestern, da ging ich in die Küche rein bei uns. And I had tears in my eyes. Und ich hatte Tränen in meinen Augen. And I said, und ich sagte, how come people don't trust God when he is so good? Wie kommt es, dass die Leute nicht Gott vertrauen, wenn so gut ist? How little we truly trust him. Wie wenig vertrauen wir ihm wirklich? Confiere in ihn. Just trust. Einfach glauben, dieses Glauben. Because he is so good and yet we find it so hard to trust. Weil so gut ist, aber für uns ist es so schwierig, ihm zu vertrauen. So here is one of the keys. Und hier ist einer der Schlüssel. Jesus tells us how we can live in this supernatural protection and supernatural provision. Jesus erklärt uns hier, wie wir in dieser übernatürlichen Versorgung und dem übernatürlichen Schutz leben können. This is going to be a key that will transform your life if you will apply it. Und das ist ein Schlüssel, der dein Leben verändern wird, wenn du ihn anwendest. Look what he says in verse 3. Schau, was im Vers 3 sagt. He says, to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and he leads them out. Er sagt da, die Schafe hören auf seine Stimme und ruft seine eigenen Schafen bei Namen und führt sie heraus. Suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. The first thing that you have to learn. Also das Erste, was du hier lernen musst, ist Folgendes. Hear his voice. Seine Stimme zu hören. Unless you learn to hear the voice of Jesus, you will neither experience protection nor will you experience provision. Weil wenn du seine Stimme nicht hören kannst, so wirst du weder Schutz noch Versorgung erleben. Protection und Provision. This morning as I was just hanging out with Jesus. Heute Morgen, als ich da so mit Jesus Zeit verbrachte, I woke up with a joy that was so explosive that I didn't know what to do with myself. Da bin ich mit einer solchen Freude aufgewacht, die so explosiv war, dass ich wie nicht wusste, was damit anfangen. Watch and I said to myself. Ich habe auf meine Uhr geschaut und habe zu mir selber gesagt, I can't get up. Ich kann doch jetzt nicht aufstehen. It's far too early. Es ist viel zu früh. I barely went to bed. Ich bin erst gerade ins Bett gegangen. But you know, my heart was so overwhelmed with the joy of Jesus, I couldn't stay in bed. Aber wisst ihr, mein Herz war so überfüllt von dieser Freude von Jesus. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. So I was just coming, I came to my office, was just sitting in my chair. Und da kam ich in mein Büro und bin auf meinem Stuhl gesessen. Just enjoying Jesus. Und habe einfach diese Gegenwart von Jesus genossen. So look what Jesus says. Und schaut, was es hier sagt. They hear my voice. Sie hören meine Stimme. And he calls them by name and leads them out. Und ruft sie bei seinen Namen und führt sie hinaus. Leads them out where? Führt sie hinaus wohin? Out into the green pasture. Hinaus auf diese grüne Weide. Out into the fruitful field. Hinaus auf dieses fruchtbare Feld, auf diese fruchtbare Weide. Out into prosperity and provision and kindness. Hinaus in diesen Überfluss, in diese Versorgung, in diese Güte. But Reinhard, aber Reinhard, I don't experience this. Ich erlebe das nicht so. Why doesn't Jesus speak to me? Wieso spricht Jesus nicht mit mir? Jesus is speaking to you. Why have you not learned to listen? Aber Jesus spricht mit dir. Wieso hast du nicht gelernt, ihn zu hören? But Reinhard, I can't hear him. Aber Reinhard, ich kann ihn nicht hören. Look what it says. Schau, was es hier sagt. The English Bible is not very good. The Portuguese is better here. Die englische Übersetzung ist nicht so gut. Im Portugiesisch ist es besser. It's a little bit better, but it's still not good. Ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht ganz gut. The English says they will hear his voice. The Portuguese says they will recognize his voice. Die englische Bibel sagt, sie werden seine Stimme hören, und im Portugiesischen sagt es, sie werden seine Stimme erkennen. It's a little better, but it's still not good. Ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht ganz gut. Which version are you using? NVI. Welche Version brauchst du? NVI. So, New Living Translation. No, okay, I'm going to explain to you what it means in the Greek. Aber ich werde euch erklären, was es im Griechischen bedeutet. The meaning in the Greek is this. Die Bedeutung im Griechischen ist folgende. They pay attention to his voice. Sie achten auf seine Stimme. Na sua voz. They pay attention. Sie achten auf seine Stimme. In the Hebrew, im Hebräischen, this is what it means when the Bible says listen or hear. Ist folgendes gemeint, wenn die Bibel sagt, dass es um zuhören oder hören geht. It means this. Es bedeutet folgendes. It says pay close attention. Höre genau hin. And then obey what you have heard. Und dann gehorche dem, was du gehört hast. Put into practice what you have just learned. Setze um, was du gerade gelernt hast. My friend, listen to me, please, very carefully. Meine Freunde, bitte hört mir genau zu. Unless we learn to pay attention to the voice of Jesus, we will not experience pasture. Außer wir lernen, gut zuzuhören und die Stimme Jesus zu hören, werden wir nicht erleben, was es heißt, geweidet zu werden. Do you know why? Wisst ihr wieso? Because Jesus is not going to scream at you and yell at you and drive you. Weil Jesus wird dich nicht anschreien, anbrüllen oder dich antreiben. Gritar, ne? Que é duas vezes. He says he will simply call you by your name. Sondern es sagt hier, dass dich bei deinem Namen rufen wird. And in the original Greek, this is written in the active voice. Und im Original Griechischen ist das im aktiven Sinne geschrieben. So when the Bible says they will hear his voice, this is what Jesus is saying. Also wenn die Bibel sagt, sie werden seine Stimme hören, das ist das, was die Bibel damit meint. They actively will pay attention to what Jesus is saying. Sie werden im aktiven Sinne zuhören und hören, was Jesus sagt. There are thousands of voices shouting at you every day. Und es gibt tausende von Stimmen, die dich jeden Tag anschreien. The voice of reasoning. Die Stimme der Vernunft. This is not smart. Das ist doch nicht schlau. You shouldn't do this. Ja, das solltest du doch nicht so machen. This is not wisdom. Das ist nicht Weisheit. Reasoning. Die Vernunft. What's the other voices? Und was sind diese anderen Stimmen? All our people around us are telling us what to do and how to be successful. All diese Leute um uns herum sagen uns, was wir tun sollen und wie wir erfolgreich sein können. So every day we listen to so many voices. Und jeden Tag hören wir auf so viele Stimmen um uns herum. Friend, please catch this. Und meine Freunde, bitte versteht das. It doesn't matter how many voices shout at you. What matters is which voice do you give your attention? Es ist egal, wie viele Stimmen täglich auf euch anschreien. Das Wichtige ist, welche Stimme du zuhörst. Which voice do you give your attention to? Welche Stimme hörst du zu? The sheep that are led out by Jesus into pastures are the sheep that give attention to his voice. Und die Schafe, die da auf diese grüne Weide geführt werden von Jesus, sind diejenigen Schafen, die die Stimme Jesus hören. Und es ist so traurig für mich, so many Christians give more attention to a human pastor than to the voice of Jesus. Dass so viele Christen mehr auf die Stimme eines menschlichen Pastors achten als auf die Stimme von Jesus. Think about this. Denk darüber nach. What do we do? Was tun wir? We are in a difficult situation. Wir sind in einer schwierigen Situation. We always want to hear the voice of a man. Und wir wollen immer diese Stimme eines Menschen hören. We always put somebody between God and us, and it's not Jesus. Und wir setzen immer jemand zwischen uns und Gott, der nicht Jesus ist. Constantly we choose to pay attention to so many voices. Und die ganze Zeit entscheiden wir uns, uns auf so viele verschiedene Stimmen zu fokussieren. Many hours we spend to pursue other voices. Wie viele Stunden verbringen wir damit, anderen Stimmen nachzujagen? What is this voice saying? Was sagt diese Stimme? The opinion of this pastor. Was ist die Meinung von diesem Pastor? The opinion of this man. Und was ist die Meinung von jenem Mensch? The opinion of my friends. Oder was denken meine Freunde? Who cares about the other voices? All diese anderen Stimmen, die sind doch nicht wichtig. You need to choose to pay attention to the voice of Jesus, who is calling your name. Du musst dich entscheiden, auf Jesus zu hören, der deinen Namen ruft. The Bible says he calls them by name. Und die Bibel sagt, er ruft sie bei ihren Namen. And they pay attention. Und sie hören auf ihn. You know what? Once you learn to quiet your heart and pay attention to Jesus. Wenn du einmal lernst, dein Herz ruhig zu stellen und zu beruhigen und wirklich dich auf Jesus zu fokussieren. Will constantly go into protection, go out into pasture. Go into protection, go out into pasture. Dann kannst du immer wieder in diesen Schutz reingehen und dann wieder auf diese Weide, die Versorgung und dann wieder Schutz und dann Versorgung, dann dieser Schutz und wieder Versorgung. Now you live a life of unshakable peace. Und dann kannst du ein Leben von unerschütterlichem Frieden leben. Now you live a life where the circumstances are not robbing your joy. Und dann kannst du in einem Leben leben, wo die Umstände deine Freude nicht rauben. Now you live a life where your deepest desire is to pay attention to your true pastor. Yeah. Und ein Leben leben, wo dein tiefster Wunsch einfach ist, die Stimme deines Pastors, deines guten Hirten zu hören. But remember, aber erinnere dich, my sheep pay attention to my voice. Meine Schimme hören meine Stimme oder fokussieren sich auf meine Stimme. I will give you a simple example. Und ich will euch ein einfaches Beispiel geben. Right now we have almost 1,100 people with us. Jetzt gerade haben wir ungefähr 1,100 Leute hier im Live. I guarantee you. Und ich kann euch garantieren. A lot of you. Viele von euch. Pay more attention how you will be provided to the voices around you than to the voice of Jesus. Fokussieren sich mehr darauf, wie sie Versorgung erleben können durch die Stimmen um sie herum als durch die Stimme von Jesus. Think about that. Denk darüber nach. How have we been so trained to open our ears and pay attention to all the other voices? Wir sind so gelernt und trainiert worden, unsere Ohren für all diese Stimmen um uns herum zu öffnen. So we are confused. Und dann sind wir durcheinander. Because this voice shouts to this. Weil diese Stimme sagt dies. This voice shouts to the other. Und die andere Stimme sagt anders. This voice shouts, don't do that. Und diese Stimme sagt, mach das ja nicht. So we keep paying attention to all the voices. Und dann achten wir auf alle diese verschiedenen Stimmen. And suddenly we say. Und auf einmal sagen wir. Reinhard. Reinhard. Why does Jesus speak to you, but he doesn't speak to me? Wieso spricht Jesus zu dir und nicht zu mir? And I ask you. Und ich frage euch. Why? Don't you learn to pay attention to his voice? Wieso lernt ihr nicht, euch auf die Stimme von ihm zu achten, zu fokussieren? Do you know, I'm going to tell you something that's very personal. Und wisst ihr, ich möchte euch etwas sagen, das sehr persönlich ist. There's hardly anything more beautiful to me. Es gibt fast nichts Schöneres auf dieser Welt für mich. Than when I hear Jesus call my name. Als wenn ich höre, wie Jesus mich bei meinem Namen ruft. No, when I sit in my chair and when he says, Reinhard. Wenn ich auf meinem Stuhl sitze und er sagt mir Reinhard. When he says my name, it's the most beautiful sound you can ever hear. Wenn er meinen Namen sagt, das ist der schönste Ton, den man sich vorstellen kann. I have developed a habit over decades to pay attention to what Jesus says and how he models life. Und ich habe über Jahrzehnte die Gewohnheit entwickelt, um auf Jesus zu hören und zu beobachten, wie er das Leben vorlebt. You have to develop this habit, my friend. Und du musst auch diese Gewohnheit entwickeln, mein Freund. Voices shout at you, but Jesus calls your name. Weil all diese Stimmen schreien dich an, aber Jesus ruft deinen Namen. Think. Denk darüber nach. So what do you need to do? Also was musst du machen? Quiet your heart and listen to your shepherd who says, Marina, Debbie, Clayton, Reinhard. Beruhige dein Herz und höre auf diese Stimme, die sagt, Marina, Reinhard, Debbie, Clayton, Vinicius. Your name. Und wenn du dann deinen Namen hörst, you quickly pay attention. Dann wirst du ganz schnell zuhören. And you quickly follow. Und dann wirst du schnell dem gehorchen, was er sagt. You know, one of the incredible stories in history. Und wisst ihr, eines der unglaublichsten Geschichten in der Weltgeschichte? In the book of Samuel. Das können wir im Buch Samuel nachlesen. Boy in the temple. Ein kleiner Junge im Tempel heard his name. Hat seinen Namen gehört. In the middle of the night. Mitten in der Nacht. Samuel. Samuel. And the boy ran to the human pastor. Und der Junge, der rannte zu seinem menschlichen Pastor. Eli, the priest. Zu Elia, der Priester. And he said, you called me? Und er sagte, du hast mich gerufen? No, go back to sleep. Und er sagte, nein, geh wieder schlafen. But three times he heard the voice. Dreimal hört er die Stimme. And then finally the priest realized, this is not a human voice. Und schlussendlich hat der Priester verstanden, das ist nicht eine menschliche Stimme. What did he tell him to do? Und was hat er gesagt, was er tun soll? Speak, Lord. Your servant listens. Er hat gesagt, sag, rede Herr, dein Knecht hört. Speak, I'm paying attention. Sag, ich werde zuhören. Do you know, I remember I was a child when I read this story. Und wisst ihr, ich war ein Kind, als ich diese Geschichte gelesen habe. I must have said thousands of times in my life, speak Jesus, I am paying attention. Und seit dieser Zeit habe ich wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, rede Jesus, ich fokussiere mich auf dich, ich achte auf deine Worte. Rede, ich achte auf deine Worte, ich höre zu. Do not make a strong heart decision. Und wenn du nicht einen starken Herzensentschluss machst, forte no seu coração, a really serious heart decision. Wirklich eine ernsthafte Entscheidung in deinem Herzen. Jesus, I cannot live unless I hear my name out of your mouth. Jesus, ich kann nicht leben, außer ich höre deinen Namen aus deinem Mund. My beautiful Jesus. Mein wunderbarer Jesus. Promise I will pay attention. Ich verspreche dir, ich will dir zuhören, ich will mich auf dich fokussieren. Bitte. Pay attention. Ich werde zuhören. The prophet Isaiah says. Der Prophet Isaiah sagt. Morning by morning he opens my ears to hear. Jeden Morgen öffnet er meine Ohren. Jesaja 50, Vers 4. We are the ones who close our ears. Wir sind diejenigen, die unsere Ohren verschließen. How do we close our ears? Wie schließen wir unsere Ohren? Number one, by not paying attention. Erstens, wir hören nicht zu, was er sagt. We don't pay attention to what Jesus is saying, to how he modeled a lifestyle for us. Also wir fokussieren uns nicht auf das, was Jesus sagt und wie er uns das Leben vorgelebt hat. Second. Zweitens. We don't pay attention by choosing to giving attention to every voice around us. Wir hören nicht zu, weil wir uns entscheiden, uns auf alle andere Stimme auf uns zu fokussieren. Thirdly. Drittens. We don't pay attention by having this deep, strong desire that says, Lord, I want to hear my name from your mouth and I promise I will listen. Weil wir nicht diesen starken Herzensschrei in uns haben, der sagt, Herr, ich möchte meinen Namen aus deinem Mund hören und ich werde zuhören. Put this desire in your heart. You have to choose this desire. Ich kann diesen Herzenswunsch nicht in eure Herzen setzen. Ihr müsst euch dafür entscheiden. You know, two mornings ago. Und wisst ihr, vor zwei Morgen, when Clayton came down from his room, als Clayton von seinem Zimmer runterkam, he said to me, Dad, I couldn't sleep last night. Hat er mir gesagt, Dad, ich konnte letzte Nacht einfach nicht schlafen. It was past 1 o'clock that I finally could sleep. Es war schon nach 1 Uhr morgens, als ich endlich schlafen konnte. Clayton is a teenager. Und Clayton ist ein Teenager. If he doesn't get his sleep, he doesn't focus and study well. Wenn er nicht genug schläft, dann kann er sich nicht gut fokussieren und für die Schule lernen. So I said to him. Und deshalb habe ich ihm gesagt. Tired. Bist du müde? He said, no. Er sagte nein. I said, son, listen to me. Ich sagte, Sohn, hör mir gut zu. Whenever you are in your bed and you can't sleep. Wenn du wieder mal in deinem Bett bist und nicht schlafen kannst. I said, don't stress and try to get to sleep. Don't do that. Dann stress dich nicht und versuche einzuschlafen. So just spend time with Jesus. Aber verbringe einfach Zeit mit Jesus. He said to me, that's what I did. Und hat gesagt, ja, das ist genau, was ich getan habe. Listen, in English you have a saying that goes like this. Und hör zu, auf Englisch gibt es so einen, etwas, das sagt. That makes sense in Portuguese. Also ich weiß nicht, ob das auf Portugiesisch auch Sinn macht. You can't sleep, count sheep. Wenn du nicht schlafen kannst, dann zähle Schafe. Sagt man das auf Portugiesisch? Ja, man sagt das auch. Sleep to count sheep is a stupid thing to do. Wenn du nicht schlafen kannst, Schafe zu zählen, ist das Blödsinn, was du tun kannst. If you can't sleep, don't count sheep. Listen to the shepherd. Wenn du nicht schlafen kannst, dann zähle nicht Schafe, aber höre dem Hirten zu. Hang out with the shepherd. Verbringe Zeit mit deinem Hirten. It's the one most wonderful thing you can do. Das ist das Schönste, was du nur tun kannst. So they pay attention because he calls the name. Und sie achten auf seine Stimme, weil er ihren Namen ruft. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing for you to experience the protection, the provision. Und das Zweite, damit du diese Versorgung und diesen Schutz erleben kannst, is look what it says in verse 4. Ist schau, was es im Vers 5 sagt. When he brings his out of, when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er von ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. You know, there's a girl, her name is Valkyria. Schaut, in den Kommentaren, da hat es ein Mädchen, ihr Name ist Valkyria. Yeah, see all the red hearts? Und sie ist gerade da in den Kommentaren. Siehst du all diese rote Herze? Sie ist immer da. One day I want to meet her. Eines Tages möchte ich sie kennenlernen. She seems to be very passionate for Jesus. Sie scheint so leidenschaftlich für Jesus zu sein. I really like that. Ich mag das. So look, the first thing you have to learn to pay attention. Also schaut, das Erste, ihr müsst lernen, euch zu fokussieren, Acht zu geben. What's the second thing? Und was ist das Zweite? Look at this. Schaut da. He goes before them and they follow him. Er geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. And they follow him. Und die Schafe folgen ihm nach. Jesus will not drive you. Stick. Go, go, go, go. Jesus wird dich nicht mit dem Stock antreiben. Hopp, hopp, geh, geh, schneller. He will simply walk. Sondern er wird vorausgehen. And you have to choose to follow behind him. Und du musst dich entscheiden, ihm zu folgen. If you don't learn to follow where Jesus is walking, you will neither experience protection nor will you experience pasture. Wenn du nicht lernst, Jesus dorthin zu folgen, wo er geht, dann wirst du weder Schutz noch Versorgung erleben. Denk darüber nach. Forever trying to convince God to do things for us. Wir versuchen die ganze Zeit, Gott zu überzeugen, etwas für uns zu tun. Do this, Jesus. Do that. Jesus, tu dies. Jesus, tu jenes. Jesus, heal. Jesus, provide. Jesus, heile. Jesus, versorge. Do one more thing. Mach noch etwas, bitte. All the time we approach God with this attitude, do one more thing for me. Und jedes Mal kommen wir vor Gott mit dieser Haltung, bitte mach noch etwas mehr für mich. For me. God is saying to us. Und Gott sagt uns in dieser Zeit. Why didn't you just follow Jesus? Wieso folgst du nicht einfach Jesus nach? Why didn't you simply walk behind where he's walking? Wieso gehst du nicht einfach hinten rein dort, wo er hingeht? See, first we pay attention to his voice, but then we have to walk where he's walking. Also schau, zuerst müssen wir ihm zuhören, aber dann müssen wir auch dorthin gehen, wo er hingeht. Because he's not going to behind you and push you where he wants you to be. Weil er wird nicht hinter uns sein und uns dorthin prügeln, wo er uns hinhaben will. Das wird er nicht machen. He's simply walking. Sondern er geht einfach voraus. So just follow him. Und wir müssen ihm nachfolgen. It's very interesting. Und wisst ihr, es ist sehr interessant. Just think how we live our lives. Denkt einmal darüber nach, wie wir unsere Leben leben. We basically have followed our own ways. Wir folgen unsere eigenen Wege. The church is today living very much like the world. Die Gemeinde heutzutage lebt wie die Welt. It's just like a business. Es ist wie ein Geschäft. Like another institution. Wie eine andere Institution. That's not how we are supposed to live. Aber das ist nicht so, wie wir leben sollten. You know, I remember years ago. Und wisst ihr, ich erinnere mich vor vielen Jahren. We had some confrontation, some talks with some pastors. Da hatten wir eine Konfrontation und Gespräche mit anderen Pastoren. And they confronted me about my attitude towards finances. Und sie haben mich über meine Haltung gegenüber Finanzen konfrontiert. They said to me, sie haben mir gesagt, you are a Franciscan. Du bist ein Franziskaner. You have taken the vow of poverty. Du hast ein Franziskanergelübnis abgegeben. And they said to me, und sie haben mir gesagt, don't worry. We will give us 3 years and we will change you. Aber keine Sorgen. Gib uns 3 Jahre und wir werden dich ändern. Do you know, I looked him in the eyes. I looked him in the eyes and I said. Und wisst ihr, ich habe ihnen in die Augen geschaut und gesagt. Nein. My attitude towards money will not change. Meine Haltung gegenüber Geld wird sich nicht verändern. I said because I learned it from Jesus. Weil ich habe diese Haltung von Jesus gelernt. I learned generosity from Jesus. Ich habe Großzügigkeit von Jesus gelernt. I learned to live with open hands from Jesus. Ich habe von Jesus gelernt, mit offenen Händen zu leben. I learned to trust my Father for provision from Jesus. Ich habe von Jesus gelernt, meinem Vater für Versorgung zu vertrauen. I learned never to touch my heart to anything material from Jesus. Und ich habe von Jesus gelernt, mein Herz nie an Materielles anzuhängen. I learned to never allow my heart to be conquered by material things. Ich habe von Jesus gelernt, nicht zuzulassen, dass mein Herz von Materiellem erobert wird. So look what I've done. Also schaut, was ich getan habe. Just follow Jesus. Ich bin einfach Jesus nachgegangen. The voice, and I watch where he walks, and I follow. Ich habe seine Stimme gehört, ich schaute, wo er hingeht, und ich bin ihm nachgefolgt. Every time I live like this, und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich so lebe, I experience protection, I experience provision and a wonderful pasture. Dann erlebe ich Versorgung und Schutz und eine wunderschöne grüne Weide. Every time. Jedes Mal. But every time I don't follow Jesus but my own ways. Aber jedes Mal, wenn ich nicht Jesus nachfolge, sondern meine eigenen Wege. Every time I allow people to put pressure on me to walk a different way. Jedes Mal, wenn ich erlaube, dass die Leute mir Druck aufsetzen, dass ich einen anderen Weg gehe. I don't experience that abundant life that I'm supposed to experience. Dann lebe ich nicht in diesem Überfluss, in diesem überfüllten Leben, wie ich es sollte. To this conclusion. Und deshalb bin ich zu diesem Entschluss gekommen. I will follow him wherever he leads me. Ich werde Jesus nachfolgen, wo auch immer er mich hinleiten wird. Doesn't matter. Und ist egal, wohin. Wherever Jesus goes, that's where I will go. Wo auch immer er hingeht, da werde ich auch hingehen. I hear his voice and I look at him and I say, okay, let's go. Ich höre seine Stimme, ich schaue ihn an und ich sage, okay, lasst uns gehen. Because he's always ahead of you. Weil er immer vor uns ist. He's never behind you driving you. Er ist nie hinter uns und treibt uns nie an. Where Jesus walked. Also schau einfach, wo Jesus geht. Do you know, Jesus is the Word made flesh. Und wisst ihr, Jesus ist das Wort, das Fleisch gemacht wurde. So whatever you read in the Word of God, if Jesus didn't model it, you actually don't understand it. Und was auch immer du im Wort liest, wenn Jesus es nicht vorgelebt hat, dann verstehst du nicht, was da steht. You know, we read so many things in the Bible and we think we understand them. Und wisst ihr, so oft lesen wir etwas in der Bibel und wir denken, wir verstehen das, was da steht. It's not so hard to understand. Aber eigentlich ist es nicht so schwer, es zu verstehen. Why is it not so hard to understand? Wieso ist es nicht so hart, das zu verstehen? Look how Jesus walked. Schaut, wie Jesus gegangen ist, wohin er geht. Just look at it. Schau einfach dorthin. And follow him. Und folge ihm nach. If Jesus didn't model it, wenn es Jesus nicht vorgelebt hat, but you think the Bible tells you to do it, aber du denkst, dass die Bibel sagt, dass wir das tun sollen, you obviously misunderstand what the Bible is saying. Dann hast du definitiv nicht verstanden, was die Bibel eigentlich sagt. You know, I've come to this very simplicity of life. Und wisst ihr, ich bin zu diesem ganz einfachen Leben gekommen. I follow one and his name is Jesus. Ich folge einem nach und sein Name ist Jesus. Hear my voice. My name. Ich will meinen Namen hören. Wanna listen. Okay. Ich will hören. And then I'm gonna follow. Und dann werde ich nachfolgen. And once you live like this, und wenn du mal so lebst, you will come to a place of such incredible peace in your life. Dann wirst du an einen Ort kommen, wo du einfach so unglaublichen Frieden erleben kannst. You know, yesterday Vinicius said to me, und wisst ihr, gestern hat Vinicius mir gesagt, he said, Reinhard, do you know? Er sagte, Reinhard, weißt du, that you want to have 100 orphanages in Brazil. Dass du ja 100 Waisenhäuser in Brasilien haben willst. He said, do you know how much it costs every month for one? Er sagt, weißt du, was du jeden Monat für ein Waisenhaus ausgeben musst? Und ich sagte, ja, ich weiß. 150,000 Reais, also 22,360 Euro. Do you know how much you need for 100? Und er sagte, weißt du, wie viel du brauchst für 100 Waisenhäuser monatlich? Yeah, I'm good und at math. Ich sagte, ja, ich bin gut in Mathematik. Ja, so in Mathematik. 15 Millionen Reais every month. 15 Millionen Reais jeden Tag, jeden Monat. Not for building orphanage, just for sustain. Also nicht um die Waisenhäuser zu bauen, sondern nur um sie zu erhalten oder zu unterhalten. Every month. Jeden Monat. So I said to Vinicius. Und ich habe Vinicius gesagt. So where is the problem? Und wo ist das Problem? Where is the problem? Wo liegt das Problem? I tell you where the problem is. Ich kann euch sagen, wo das Problem liegt. If I stop to pay attention to my Jesus, wenn ich meinen Fokus nicht mehr auf Jesus setze, and if I stop following where he leads me, und wenn ich nicht mehr ihm nachfolge, wo er mich hinführt, that will be the problem. Das würde das Problem sein. So as long as my eyes are looking where he's walking, how he's modeling life, how he's showing me to live, I'll be fine. Aber solange meine Augen auf ihn fixiert sind, wie er das Leben lebt, wohin er mich führt, wird alles gut sein. Very quickly. Okay, ganz kurz. We're going to finish up with last two things. Wir werden mit zwei Dingen dieses Live beenden. Look what Jesus said in verse 14. Schau, was Jesus im Vers 14 sagt. He says, I am the good shepherd. Er sagt, ich bin der gute Hirte. And I know my sheep. Und ich kenne meine Schafe. And I am known by my sheep. Und sie kennen mich. In the original Greek, there are many different words to know. Im Original Griechischen gibt es viele unterschiedliche Worte für das Wort kennen. Do you know, Marina? Weißt du was, Marina? That you translate perfectly. Dass du perfekt übersetzt. Absolutely perfectly. Wirklich so perfekt. Thank you. Good job. Danke, das machst du super. Wirklich. So look. Also schaut. Jesus said this. Jesus sagt dies. I know my sheep and I'm known by my sheep. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. In the original Greek. Im Original Griechischen. There are many different words for to know. Da gibt es viele unterschiedliche Worte für das Wort kennen. Here is a specific word that is being used. Und hier wird ein spezielles Wort gebraucht, ein spezifisches Wort. Und das ist das Wort. The word means in personal knowledge through experience and relationship. Hier steht ein persönliches Kennen durch Erfahrung und Beziehung. Through experience. Durch Erfahrung. And relationship. Und Beziehung. This is the word that was used among the Jews. Dieses Wort wurde unter den Juden verwendet. For sexual intercourse. Wenn sie von Geschlechtsverkehr redet. Describes an intimate experience. Und das beschreibt also eine intime Beziehung, Erfahrung. Doesn't say you will have an intellectual knowledge about me. Und Jesus sagt also nicht, du wirst ein intellektuelles Wissen über mich haben. Here is what he says. Aber hier ist was er sagt. He says, I have an intimate knowledge of experience with my sheep. Ich habe eine intime Beziehung und einen lebendigen Austausch mit meinen Schafen. And they have it with me. Und sie haben es mit mir. But look at this incredible key. Aber schau mal diesen unglaublichen Schlüssel. One of the meanings of this Greek word is this. Eine der Bedeutung dieses griechischen Wortes ist dieses. There is a relationship between the one who knows and what or who he knows. Da gibt es eine Beziehung zwischen dem, der mich kennt, und dem, den ich kenne. Yes. So for instance. Also zum Beispiel. If I say, I know this water. Wenn ich sage, ich kenne dieses Wasser. The word know that is used here in the Greek. Dann ist das Wort kennen, das hier im Griechischen benutzt wird. That, das beschreibt. I drink it. Ich trinke es. No, because I experienced it. No. Ich kenne es, weil ich Erfahrung damit habe. It has another meaning. Aber es hat noch eine andere Bedeutung. It has become very precious to me. Und zwar, es ist so sehr kostbar für mich geworden. The meaning. Das ist die Bedeutung. So Jesus is saying, also Jesus sagt hier, I want to experience my sheep. Ich will meine Schafe ein Erlebnis mit ihnen haben. Und sie sind so kostbar für mich. When I saw that this morning, I never saw this before. Und als ich das heute Morgen sah, ich habe es noch nie vorher so gesehen. It just messed me up. Dann war das so unglaublich für mich. Es hat mein Kopf durcheinander gebracht. Also schau mal. The word know is the same word when Jesus says, I know them and they know me. Das Wort kennen ist das gleiche, wenn Jesus sagt, ich kenne sie und sie kennen mich. But the grammar is different. Aber die Grammatik ist anders. The grammar when Jesus says I know them is active. The grammar when Jesus says they know me is passive. Also die Grammatik, wenn Jesus sagt, ich kenne sie, ist aktiv und wenn er sagt, sie kennen mich, ist passiv. What does it mean? Und was bedeutet das? Jesus says, I'm doing everything to let you know I want to know you. Jesus sagt, ich mache alles, damit ihr wisst, ich möchte euch kennen, noch mehr Erfahrung mit euch haben und euch wissen lassen, dass ihr kostbar für mich seid. I am active. Ich bin aktiv, sagt er. I want to know you. I want to experience. Ich möchte euch kennen. Ich möchte ein Erlebnis mit euch haben. And I want to always let you know you're so precious to me. Ich will euch immer wissen lassen, dass ihr so kostbar für mich seid. And in the sheep, from the sheep point of view, it's passive. That means it's just happening because of what he does to them. Von den Schafen her, da ist es passiv. Das heißt, es passiert einfach von dem her, was tut, was getan hat. It's happening. Que isso vai acontecer? As a reaction to what Jesus did to them. Als eine Reaktion von dem, was Jesus für sie getan hat. Also schaut. Jesus actively is doing everything to let you know you're precious. Jesus im Aktiven tut alles, damit ihr wissen könnt, dass ihr so kostbar für ihn seid. To experience. Damit möchte euch erleben. Know you. Und euch kennen. Você. And you as a sheep. Und ihr als Schafe. You're just standing there. Ihr könnt einfach dort stehen. Like, wow, wow, wow. Und einfach im Sinne von wow, wow, wow. Like, wow, wow. Wow. And your natural response is, I want to experience it too. I just, there's nothing else I can do. It's a natural response. Die natürliche Antwort ist, ich möchte dich auch kennen, ich möchte dich auch erleben. Das ist dann wie eine natürliche Antwort. So suddenly there is this double knowing one another in a very personal way. Und auf einmal ist dieses Doppelte, das gegenseitige einander kennen auf eine sehr persönliche Art und Weise. Personal. But Jesus started it all. Aber Jesus hat alles angefangen. And we just respond. Und wir müssen nur noch antworten darauf. How can we not follow a shepherd like that? Wie können wir nicht einen solchen Hirten nachfolgen? How can we not think everything else has no value? Wie können wir nicht denken, dass alles andere keinen Wert hat? How have we put so much value to so many voices? Wieso haben wir so viel Wert allen anderen Stimmen gegeben? But haven't even paid attention to the voice of the one who loves us so much. Aber haben sich nicht mal auf denjenigen fokussiert, der uns so sehr liebt. What happened to the church? Und was ist mit der Gemeinde passiert, mit der Kirche? But listen. Aber hört. The shepherd is calling his sheep back to himself. Der Hirt ruft seine Schafe zurück zu sich selber. The ears of the sheep are being opened again to listen to his voice. Und die Ohren der Schafe sind wieder geöffnet, auf ihn zu hören. All over the world. Auf der ganzen Welt. Todo redor do mundo. I'm getting messages from people. Ich kriege so viele Nachrichten von all verschiedenen Leuten. Suddenly hear the voice of the shepherd and don't want to do anything else, just follow him. Die auf einmal diese Stimme vom Hirten hören und nichts mehr anderes wollen. In out. Nach drinnen und nach draußen. Protection, provision. Schutz, Versorgung. But you can't go in and out by yourself. Aber du kannst nicht von dir aus da rein und raus gehen. Why? Wieso? Because he takes you in and he takes you out. Weil führt dich hinein und führt dich hinaus. So unless you learn to pay attention to Jesus. Also außer du lernst dich auf Jesus zu fokussieren, auf ihn zu achten. You're not going to have this experience. Dann wirst du dies nicht erleben. Yes. Unless you will not have ears that are open to hear him speak your name. Und außer du hast Ohren, die lernen zu hören, wie er dich bei deinem Namen ruft. Experience this Jesus. Dann wirst du diesen Jesus nicht erleben können. And then you have to follow where he goes. Und dann musst du auch noch ihm nachfolgen, wohin geht. He's not going to follow where you go. Trust. Weil wird nicht dir nachfolgen, wohin du gehst. Because he knows your own ways has always been the problem. Weil weiß, dass deine eigenen Wege immer das Problem waren. His ways are the perfect ways. Und seine Wege ist der perfekte Weg. You know, once we understand it, und wenn wir das mal verstehen, yes, we have no more desires to walk our own ways. Dann haben wir gar keinen Wunsch mehr, unsere eigenen Wege zu gehen. No more desire. Kein Wunsch mehr dafür. Yes. Our heart cries, Jesus, show me where you walk and I will follow. Weil dann schreien unsere Herzen, Jesus, zeige uns, wohin du gehst und ich werde dir nachfolgen. It doesn't matter how loud the voices around us scream. Und dann ist es egal, wie laut die Stimmen dich herum schreien. We will follow one and his Jesus. Wir werden nur einen folgen und sein Name ist Jesus. Guys, it's been a very, very long life. Hey Leute, das war ein sehr langes Live. Essa foi uma live bem longa. One whole hour. Eine ganze Stunde. I have a very, very important appointment now. Ich habe jetzt ein ganz wichtiges Treffen. So I'm gonna finish. Und ich werde jetzt hier hören. Alive. Tomorrow 7:30. Am Morgen 7:30 wieder brasilianische Zeit. Listen, pay attention and follow. Hör zu, fokussiert euch auf ihn und folgt ihm. We love you guys. Wir lieben euch.